Es lohnt sich, diese Wahrnehmungsraster einmal selbst auf alltägliche Bilder anzuwenden, beispielsweise auf die der Nachrichten, um zu überprüfen, inwieweit sich dort solche Protagonisten und Antagonisten, aber auch Vektoren und Ziele des Alltags entdecken lassen. Erinnern Sie sich noch an unsere Behauptung in Kapitel 2, dass Geschichten selbst in non-fiktionalen Formaten, wie zum Beispiel im Journalismus oder in der Politik, zu finden sind? An diesem Punkt stellt sich die Frage, inwieweit diese Behauptung auch auf Bilder zutrifft. Die narrative Kraft von Bebilderungen von Artikeln ist so stark, dass es für Journalisten, die auch daran interessiert sind, Geschichten schnell und effizient zu vermitteln, absurd wäre, sie nicht zu nutzen. Oder nehmen wir Twitter. Obwohl hier vor allem kurze Texte den sozialen Austausch dominieren, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass dieser auch ganz ohne Bilder funktionieren könnte. Im Gegenteil, eben weil Twitter ein Multiplikator des Schriftlichen ist, braucht es zusätzlich Bilder, um Textstücken Aufmerksamkeit und Reichweite zu verschaffen. Es ist eine simple Methode, um schnell und effizient Emotionen beim Betrachter auszulösen, um Erwartungen zu wecken und Spannung zu erzeugen. Mit Bildern werden Themen im Strom der Botschaften in Sekundenbruchteilen veranschaulicht. Die kleine visuelle Vorschau ist wie Neonleuchtreklame in einem tristen Korridor aus Buchstaben. Beim zügigen Scrollen durch die tägliche Timeline, dem Stream of Consciousness einer medialen Öffentlichkeit, bleibt man an den Bildausschnitten hängen und wird neugierig genug, um durch einen Klick erfahren zu wollen, was sich hinter dem Porträt einer lächelnden Autorin, einer bedrohlichen Wespe oder einer von Polizisten umringten Menschenmenge verbirgt. Gerade gesellschaftspolitische Themen lassen sich jedoch nicht unmittelbar fotografisch darstellen, sodass Redaktionen ihre Abstraktheit nur durch Symbolbilder einzufangen wissen. Das in der Regel nicht sehr aussagekräftige Bild, das einen Sachverhalt um eine visuelle Erzählung erweitern soll, kann die im Text beschriebene Realität mit Nachrichtenwert allenfalls andeuten.